Hier Münzfernsprecher Telekom, Sanderstraße 23 an Radio Apori. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Die Schnapsflasche wurde entfernt, der Kaffeebecher auch. Ahoi.